Kapitel 21. Wichtige Wahrheiten über Prophet IE. Gott erfüllt sein Wort. Obwohl wir mit Gott zusammenarbeiten müssen, dürfen wir nicht vergessen, dass es Gott ist, der seine Versprechen erfüllt. Es war Gott, der Abraham seinen Sohn gab, der Josef den Thron gab, David das Königreich und der sein Volk in das versprochene Land brachte. Unser Teil ist es, mit Gott zusammenzuarbeiten, aber wir müssen Gott vertrauen, dass er tun wird, was er versprochen hat. Durch Glauben erben wir Gottes Verheißungen. Wenn wir das nicht verstehen, werden wir wie Abraham enden und einen Ishmael produzieren. Wir müssen lernen, unsere Prophetien anzuwenden und mit Gott zu arbeiten, aber wir müssen die Balance zwischen Glauben und Werken halten. Es ist unser Glaube an das Versprechen Gottes, das seine Kraft freisetzt und ausführt, was immer er uns zugesagt hat. Gottes Versprechen ist auch sein Plan, aber nicht seine Garantie. Gott hatte der ganzen Nation Israel ein wunderbares Land, in dem Milch und Honig fließen würden, versprochen. Für die meisten von ihnen erfüllte sich diese Verheißung nicht. Gottes Zusagen sind an Bedingungen geknüpft, sie verlangen von uns Gehorsam, Treue und unsere Unterordnung unter den Willen Gottes. Die meisten Israeliten konnten die Verheißungen Gottes nicht in Anspruch nehmen, weil sie böse Herzen der Rebellion und des Unglaubens hatten. Ich habe zahllose Prophetien verloren gehen sehen, weil Menschen einen achtlosen Umgang mit dem Wort, das sie erhielten, hatten. Paulus hatte Timotheus aufgetragen, anhand und mit der Prophetie zu kämpfen, und das müssen wir auch tun. Wir müssen im Glauben stehen, unsere Herzen Gott überlassen, dem Feind widerstehen und mit Gott in völligem Gehorsam zusammenarbeiten, um die Prophetie erfüllt zu sehen. Gottes Zeitplan verstehen. Gottes Zeitplan ist anders als unserer. Er lebt im Bereich der Ewigkeit und sieht das Ende vom Anfang. Denn 1000 Jahre sind in deinen Augen so kurz wie ein gerade vergangener Tag, sie sind nicht länger als ein paar Stunden in der Nacht. Psalm 90, 4. Die Bibel sagt, dass wir Glauben und Ausdauer benötigen, um unsere Verheißungen erfüllt zu sehen. Es ist deshalb unser dringender Wunsch für jeden von euch, dass ihr bis zuletzt denselben Eifer an den Tag legt, damit sich die Hoffnung, die Gott euch gab, voll und ganz erfüllt. Werdet also nicht gleichgültig, sondern nehmt euch die zum Vorbild, die unbeirrt und voll Vertrauen auf das ihnen zugesagte Erbe warteten, und die es daher auch in Empfang nehmen werden. Hebräer 6, 11-12. Viele Christen haben Glauben, aber keine Ausdauer. Glaube alleine wird uns nicht unser Erbe oder die Erfüllung unserer Prophetien geben. Gott hatte Abraham gesagt, dass er ihm einen Sohn geben werde. 10 Jahre später hatte er noch immer keinen Sohn. Einige Prophetien, die ich von Gott erhalten hatte, wurden schnell erfüllt, andere haben mehr als 10 Jahre gebraucht, um erfüllt zu werden. Auch wenn die Zeit vergeht, lass die Prophetie, die Gott dir gegeben hat, niemals los. Oft müssen wir den Test der Zeit bestehen, bevor wir die Verheißung sehen können, die Gott uns gegeben hat. Während dieses Tests der Zeit prüft Gott unsere Herzen, reinigt unsere Motive und lehrt uns viel Wertvolles. Hüte dich vor dem Geist der Kontrolle. Wir dürfen Menschen niemals durch Prophetie manipulieren. Es ist sehr wichtig, dass wir nicht unsere eigenen Pläne oder Wünsche in Prophetien einbringen. Gott manipuliert seine Kinder nie. Er spricht sein Wort, gibt uns aber den freien Willen, ihm zu gehorchen oder nicht zu gehorchen. Wenn wir Prophetie benutzen, um andere Menschen zu manipulieren, öffnen wir uns Einflüssen böser dämonischer Geister und Täuschung. Als ich die erste Gemeinde gegründet habe, war ich sehr jung. Wir haben viel Zeit mit Fasten und Gebet verbracht. Da gab es eine sehr liebe ältere Dame in unserer Gemeinde, die mich wie eine Mutter liebte. Sie war immer sehr um mich besorgt und eines Tages sagte sie mir, ich müsste mehr essen und nicht so viel fasten. Ich dankte ihr für ihren Ratschlag und sagte ihr, dass ich tun müsste, was ich fühlte, dass der Herr von mir will. Sie war sehr frustriert, dass ich ihren Ratschlag nicht annahm. Dann begann sie zu prophezeien und sagte mir, der Herr hätte ihr gesagt, dass ich nicht so viel fasten sollte. Sie war lieb und hatte sehr ehrlich begonnen, aber sie begab sich an einen gefährlichen Platz, als sie versuchte, mich zu manipulieren. Verändere nicht plötzlich die Richtung deines Lebens. Nur weil du eine Prophetie erhältst, heißt das nicht, dass du alles verlassen sollst und die Richtung deines Lebens aufgrund dieser Prophetie ändern sollst. Wenn die Prophetie bestätigt, was Gott schon zu dir bezüglich einer neuen Richtung gesprochen hat, dann folge der Führung des Herrn. Wenn du aber eine Prophetie erhältst, die sagt, dass du alles verlassen sollst und umziehen, heiraten oder eine andere einschneidende Veränderung vornehmen sollst, dann tu es nicht. Prophezeie keine Beziehungen oder Hochzeiten. Gott muss Menschen sagen, wen sie heiraten und mit wem sie den Rest ihres Lebens verbringen sollen. Als ich noch Pastor in Gemeinden war, haben wir die Menschen dort immer gelehrt, niemals Prophetie zu benutzen, um Menschen in eine Beziehung zu bringen. Ehe ist eine wirklich heilige Sache und muss auch so behandelt werden. Gott weiß am besten, wie er Menschen zusammenbringt und er ist sehr wohl fähig, ihnen das zu sagen. Wegen meines prophetischen Dienstes zeigte mir Gott in der Gemeinde, in der ich der Pastor war, wer heiraten würde. Oft sagte es mir Gott schon Jahre zuvor. Ich sagte nie etwas und gab auch keine Hinweise. Ich betete nur, dass Gottes Wille geschehe. Wenn dann Menschen zu mir kamen und sagten, dass Gott ihnen gezeigt hätte, dass sie heiraten sollten, sagte ich ihnen nie, was ich wusste. Ich sagte ihnen immer, dass sie die Gewissheit von Gott bekommen müssten. Die Wichtigkeit des reinen Kanals. Prophetie ist der Geist Gottes, der zu uns spricht. Gott ist perfekt, aber wir sind nicht perfekt. Der Zustand unseres Herzens und unserer Motive ist im Prophetischen sehr wichtig. Wir müssen unseren egoistischen Wünschen jeden Tag neu sterben. Es muss unser ständiges Gebet sein, dass Gott unser Herz und unsere Motive reinigt. Es ist mein fortwährendes Gebet zum Herrn, die prophetische Gabe in mir zu reinigen, mein Herz zu erforschen und zu säubern und meine Motive zu läutern. Wenn unsere Motive nicht rein sind, werden wir das Wort Gottes mit unseren eigenen Gedanken und Wünschen vermischen. Prophezei nicht die Wünsche von Menschen. Wenn es um das Prophezeien geht, dann sollen wir ausschließlich hören, was Gott sagt. Oft werden Menschen Druck auf diejenigen, die prophezeien, ausüben, damit sie sagen, was die Zuhörer hören möchten. Wir dürfen diesem Druck niemals nachgeben. Wir sollen nur sagen, was Gott sagt, nicht mehr und nicht weniger, ob es die Menschen mögen oder nicht. Einige sehr weichherzige und sensible Menschen neigen speziell dazu, dieser Versuchung nachzugeben. Wenn wir glauben, dass alles, was uns in den Sinn kommt, Prophetie ist, dann begeben wir uns in große Gefahr. Wenn Menschen gelernt haben, sehr feinfühlig gegenüber der geistlichen Welt zu sein, können sie leicht die Wünsche anderer Menschen fühlen und es mit Prophetie verwechseln. Das kann sogar sehr beeindruckend sein, aber es ist nicht Gottes Geist, der zu ihnen spricht. Wir dürfen eine Prophetie nicht erzwingen, oder uns selbst unter Druck bringen, immer eine Prophetie haben zu müssen. Wenn wir ernsthaft wünschen, prophezeien zu können, wird Gott uns im Prophetischen verwenden. Er möchte, dass alle seine Kinder prophezeien. Aber es ist der Heilige Geist, der dir die Prophetie zur rechten Zeit gibt. Ich habe viele Menschen getroffen, die lehren und glauben, dass wir prophezeien können, wann immer wir wollen, wir sprechen einfach aus, was uns in den Sinn kommt. Ich glaube, dass dies eine gefährliche und falsche Lehre ist.